Denn durfte die ruhig schon mal keinen Busen haben vorne. Und sind sogar Fälle bekannt geworden, wo so frühere Chefs selbst bei Schuppen noch ein Auge zugekniffen haben. Na, damals konnte man auch sein Brot im Schweiße seines Angesichts verdienen. Und heute muss man selbst im Hochsommer trocken unter der Arme bleiben. Naja, da hatten wir ja aber neulich mal eine Chance. Oder hätten eine Chance gehabt bei dieser Feierstunde von der Stadtwerke, wo die neue Müllverbrennungsanlage in einen würdigen Rahmen für unsere Abfälle freigegeben wurde. Jo, kam eine Anfrage von Kulturdezernent, ob wir nicht den Bürgermeister, nicht so ein paar Regierungsheinis, mit ein paar Proben unserer Kunst einrahmen könnten. Also wir von Vorstand, wie gleich unseren Repertoire durchgekämmt auf Umweltnummern. Mit die Lindenlüfte sind erwacht, wollen wir anfangen. Denn sollte kommen, die grauen Nebel hat das Licht durchdrungen und die düsteren Tage sind dahin. Nicht zum Schluss als Hypotenuse wollten wir mit alle 80 Mann kein schöner Land schmettern. Zwischendurch vielleicht nochmal Flamme empor, wenn so der erste Fuhre Müll in den Ofen gekippt würde. Ich alles besprochen, alles genehmigt und dann passiert das Malheur, dass dieser Kulturreferent bei uns auf der Chorprobe kam. Ja. Wer mit bei war den Abend, wird das bescheinigen. Wir haben gesungen wie die Nachtigallen. Die Elli hat eine Koloratur hingelegt in ihren Solo. Da wäre aber manchen Kanarienvogel vor Eifersucht geplatzt. Die Bässe haben geklungen wie Ivan Rebrov persönlich. Und dann hat ihnen alles schön gefallen, diesen Kulturmensch. Trotzdem, nächsten Vormittag war Lokaltermin oben an der Verbrennung. Wie er sagte, da Stellprobe für, ne, und hatten sie am Boden alles so mit Kreidestriche aufgemahlen. Wie wurde Feuerwehrkapelle hinkommt, denn Rednerpult, Bürgermeister, Ascheimer, Blumenpötte. Wie sogar ein extra Abstellplatz für pensionierte Müllarbeiter. Bevölkerung war vorgesehen, alles. Ich sag, ja, und wo kommt der Chor? Ja, sagt er, ist an alles gedacht. Nahm ich beiseite, um die Ecke rum, sagt er, hier, hinter diesen Schuppen. Da liegen noch Bretter von der Baukolonne, können da in der Pause schön am Arsch setzen. Ich sag, und wo sollen wir singen? Ja, sagt er, ihr kriegt ein extra Mikro, dass man euch auch hört. Ich sag, ja, aber hier sieht uns doch kein Aas. Tja, meint er so mit seinem Kinderblick. Ich denke, da tue ich euch einen Gefallen mit. Ich meine, es ist ja inzwischen durch die Diskretion gesickert, wie ich diesen Affe mit seinem Abiturbescheid gestoßen habe. Ich meine, das erste Urteil ist zwar raus, aber ich habe jetzt einen neuen Rechtsanwalt. Ja. Und er meint sogar, er kann mir ein künstlerisches Temperament durchboxen vor Gericht. Ja, das wäre für mich genauso schön wie seelischen Schaden oder ein unvorhersehbarer Vollrausch. Ist ja auch hinter den Schuppen passiert. Gott sei Dank, ne? Also hat er auch keine Zeugen für. Dieser eingebildete Fatzke, ne? Der lügt überhaupt. Ja, er hat angefangen mit den Füßen zu treten. Den hab ich ganz schwach mit dem Knie zurückgestoßen. Ja, komm, lass mal, der Mann ist viel zu dumm, da wollen wir uns hier nicht die Stimmung. Ich wollte ja jetzt jeder von euch nur noch so ein paar ganz kleine Tipps für eure Schönheit. Was ist denn da die Vorbedingung? Jetzt denkt mal an einen gut aussehenden Individuum. Peter Alexander zum Beispiel. Und dann stellt mal vor, der käme auch wie unser eins nach einem 8-Stunden-Tag auf der Bühne gewackelt, kaum, dass er die Augen offen halten kann, dauernd am Gähnen, mit einem Gesichtsausdruck, als ob er aber dringende Filzlatschen brauchte. Ja, da wäre denn sein ganzer Charme in den Wicken. Wie, weil als schöner Mensch ist die erste Bürgerspflicht, dass man kraftvoll ist, eine Lebensfreude dauernd bei den Ohren rauskommt, richtig mit Hummeln im Hintern. Ja, und da könnten wir mal hier im Verein, auch rein musikalisch, ein bisschen mehr Spannkraft brauchen. Wenn wir, hoch, was kommt von draußen rein singen, wird wohl mein feines Liebchen sein. Nicht, dass die Zuhörer merken, dass wir uns wenigstens bei den Holla, Hia, Ho, auch ein bisschen mal was Schräges bei denken. Ja. Nee. Nee. Ist doch wahr, ne? Bei uns klingt das in der letzten Zeit nicht, als käme das feines Liebchen nur für zum Nachgucken, ob der Heizung auch aus ist. Ja. Danke. Aber statt dass die Tenöre an so Stellen schon mal so ein gieriges Blinken in der Pupille kriegen, die Soprane mit der Zunge über die Lippen wischen, im Takt natürlich, ist klar, nicht, dass das Publikum merkt, wie die Potenz am Knistern ist. Hier im Verein. Zweitens, dass wir frisch gekämmt bei öffentlichen Auftritten erscheinen müssen, steht ja schon in der Satzung. Wie aber leider nicht wie gekämmt. Meine Damen, es ist unmöglich, dass ihr alle bei den Friseur Koslowski rennt. Nee, bloß. Ja. Bloß weil der 2 Mark billiger ist. Nee, dafür haben dann Sopran und Alt eine Einheitskrause. Wie so doppelte Lotchens. Nee, wenn sie ein paar wenigstens frisieren täten wie Katja Epstein. Ja, die verkauft ihre Platten zu 1000 D. Ja, wir dürfen nicht mal ein Volkstheater am Friedhof singen. Nee, apropos Platten. Meine Herren, und jetzt mal gerade diejenigen, nee, die mich so schön entgegenblinken mit der Rübe. Der Herr mit Spannkraft geht auch heute nicht mehr oben ohne. Das könnt ihr in jede illustrierten Annonce nachlesen. Zumal er dann in den Kaufhäusern auch immer wieder diese preisgünstige Schleudergebote gibt. Sicher ist auch da gut Maß halten. Nee, manchmal wirken so ein paar Fusseln natürlicher, nicht, als wenn sich einer gleich so Mopp aufstülpt, wie diesen Karl Marx auf der Wahlplakate. Dritte Abteilung ist der sogenannte Teng. Also, was so Schauspieler anstelle von Haut im Gesicht haben. Oder manchmal ganze Körper, diese Nacktfilme. Ne? Kein Pickel, keine Falte, keine Hornhaut, weil das da Vorschrift ist. Ne? Ehrlich, so ein Filmsternchen wird gar nicht erst ausprobiert von Produzenten, wenn ihr Kopf nicht mindestens wie so ein Kinderpopo aussieht. Und den kann man sich nur leider nicht im Kaufhaus kaufen wie die Haare. Sondern muss man selbst für sorgen. Und zwar macht man das am besten abends nach dem Fernsehen. Dann rührt man in eine alte Kaffeetasse so ein Brei von Friseur oder aus der Drogerie, könnt ihr den. Das sieht dann aus, ja, wie so eine Art Pfannkuchenteig. Und stellt man erstmal am Nachttisch. Dann geht man in die Küche und tut mit dem Teekessel die Poren öffnen. Kocher auf Stufe 3. Nee, und wenn er anständig pfeift, schnell die Flöte weg und mit der Rübe in Wasserdampf rein. Ja. Ja. Ich meine, ich habe das mal ausprobiert bei unserer Mama. Junge, nach 3 Minuten die sah aus wie eine Tomate. Mit knallrot und keine Falte mehr in der Pelle. Jetzt nimmt man die Frau mit ihren offenen Poren und legt die vorsichtig im Bett rein und geht dann mit der Kaffeetasse los. Den Mund und Augen muss sie zumachen. In den Nasenlöcher kann man vielleicht noch so Körkstes von der Backaroma. Für das, ja, dass nicht zu viel von die teure Pampe in die Dame reinfließt. Und dann tut man ihre ganze Visage zuspachteln. Da muss man nur aufpassen, dass man nicht zu viel um Bettvorleger kleckert, weil da frisst das Zeug Löcher. Und wenn die ihr Kopf jetzt aussieht wie so ein Apfel in Schlafrock oder eine Birne, je nach Fasson, wie kommen da Gurkenscheiben drauf? Ich hatte extra ein Glas gekauft von dieser süß-saure. Und tu mal ganz dicht nebeneinander, bis das aussieht wie so ein Pflaumenkuchen. Jetzt kommt eine Schicht Bananenmus drüber von Onkel Tuka oder Chiquita ist eine Wichse. Aber nicht zu dünn, damit hinterher der rote Beete auch noch festhält. Wer will, kann mit Petersilie garnieren. Und fertig ist die Packung. Wer das zu umständlich ist, empfehle ich vorstandseitig diese moderne Pillentour, weil ja heutzutage Schönheit auch schon essbar ist, mittels Entschlackung. Das ist zwar ein bisschen mit Lauferei verbunden, aber durch die Bewegung bleibt man schön schlank. Und wo das keine Pillen für gibt, ist Maniküre, Pediküre, Walküre. Denn diese kosmetische Chirurgie, also wenn eine Dame vielleicht eine Warze hat, dann nimmt sie die, geht mit ins Krankenhaus und da tun die Ärzte die versetzen. Die Warze, dass die hinterher nicht mehr genau auf die Nase, sondern vielleicht ein bisschen mehr in den Backen rein. Lifting sagt man dafür. Ach, und dann ist noch wichtig, diese hochmoderne Tour von den Chinesen, Acapulco. Das ist alles mit Stecknadeln. Ja, ich weiß es nicht, ich traue dem Braten nicht so ganz. Wie seitdem der Ferdi Borkow das in Spanien ausprobiert hat, den hatten sie doch seine Freundin in der Handtasche geklaut. Mit alles Geldbörse, Schlüsselbund, Ausweispapiere und die Pillen für den ganzen Urlaub. Ja, jetzt, damit die Ferien nicht total versaut wären, hat er ihr statt der Pillen die Nadeln, dies Acapulco. Ja, er sagt genau nach Vorschrift, 3 in die Kniekehle, 2 in Ellenbogen, er hat sogar extra Sicherheitsnadeln genommen. Regelmäßig. Trotzdem, wie sie nach Hause kamen, mussten sie heiraten. Aber wenn ihr das alles, was ich euch heute Abend, wenn ihr das beherzigt und bei die Arbeit am Lied, auch die Arbeit an eure Schönheit nicht vernachlässigt, werdet ihr mir eines Tages recht geben mit meinem Ausruf, mache dich selbst. Wie auch eure Schönheit ist heilbar. Ja, denn wer heutzutage als Mensch noch so aussieht, wie er aussieht, der hat sowieso mit Zitronen gehandelt. Ich danke euch für dieses Gespräch.